Schönen guten Abend. Vielen Dank fürs Kommen. Ich darf Sie und euch im Namen der ÖH-Uni Graz und der Dr.-Bond-Hochschulgruppe Graz sehr herzlich zur weiteren Vortrags- und Diskussionsveranstaltung begrüßen. Unser Thema ist Homosexualität in islamischen Gesellschaften. Und als Referent steht uns freundlicherweise Alex Gruber aus Wien zur Verfügung. Er ist Lehrbeauftragter an der Uni Wien am Institut für Politikwissenschaften. Außerdem ist er Mitarbeiter der sehr empfehlenswerten Medienbeobachtungsstelle Nahe Osten. Und er ist Redakteur der ebenso sehr empfehlenswerten Zeitschrift Sans Phrase, Zeitschrift für Politikkritik, die auch hier vorne erworben werden kann. Ebenso erworben werden kann ein Iran-Sammelband, in dem ein Beitrag zum heutigen Thema von Alex Gruber erschienen ist. Bevor ich ihm aber das Wort übergeben darf und wir inhaltlich starten können, darf ich Martina Weichsel noch ein paar Worte bitten. Sie ist die Vorsitzende der Rosalieder Pantherinnen, die ja heute auch Mitveranstalter sind. Sie wird ihren Verein kurz vorstellen und uns ein paar Hinweise und Empfehlungen geben für Veranstaltungen im Laufe dieser Woche, für die weiteren Veranstaltungen zum Christopher Street Day. Danke. Dankeschön für die Begrüßung. Ich freue mich auch sehr über die große Teilnahme bei der heutigen Veranstaltung und natürlich dann auch noch den Vortrag und die Inhalte. Ganz kurz zu unserem Verein, zu den Rosalieder Pantherinnen. Wir sind die schwul-lesbische Adel Steiermark, die Interessenvertretung für Schwule, Lesben, Bi- und Transsexuelle in der Steiermark. Was machen wir? Unseren Verein gibt es seit 1991. Wir initiieren viele Großveranstaltungen. Die größte und bekannteste ist der Grazer Tuntenball. Das zweitgrößte, unser CSD Parkfest, auf das ich noch zu sprechen komme. Wir leisten Öffentlichkeitsarbeit, publizieren viele Broschüren, die auch im österreichischen und generell im deutschsprachigen Raum großen Anschein finden und verschickt werden. Wir bieten Beratung an, leiten derzeit 15 sehr erfolgreiche Projektgruppen mit Wirkungskreis auch in der ganzen Steiermark. Und ja, bevor ich mich jetzt da noch weiter vertiefe, ich weise lieber gleich darauf hin, auf www.homo.at, das ist unsere Website, findet ihr alle Informationen und wir würden uns auch freuen, euch öfter mal bei Veranstaltungen von uns zu sehen. Jetzt bleibe ich gleich beim Schlagwort Veranstaltungen. Wir haben heuer erstmals in Kooperation mit über 70 Initiativen aus ganz Österreich und auch aus vielen anderen europäischen Staaten, auch aus den USA, unser CSD Parkfest gestaltet. Es findet am Samstag, am 13.06. im Volksgartenpark statt, von 13 bis 22 Uhr. Es gibt es jetzt seit 4 Jahren und heuer haben wir uns aber entschieden, noch mehr Veranstaltungen zu initiieren. Eben die heutige in Kooperation, morgen einen queer-migrantischen Kinoabend im Rechbauer Kino ab 20 Uhr, auch mit freiem Eintritt. Am Freitag findet dann die zweite CSD-Parade, am Samstag vor dem Parkfest die CSD-Parade des Queer-Referat der ÖH Uni Graz statt. Die führt um 13 Uhr vom Tummelplatz zu unserem Volksgartenpark zum Parkfest. Am Tag davor, wenn ich jetzt was verwechselt, fährt auch die CSD-Tram von 15 bis 17 Uhr durch die Innenstadt, informiert und setzt auch ein Zeichen zum Christopher Street Day. Samstag, wie gesagt, das Parkfest und dann am Abend auch noch ein Clubbing in der Postgarage, der Factory, ab 23 Uhr und davor noch für alle Fans von Großstadtgeflüster ein Live-Konzert um 20 Uhr in der Postgarage. Also viele, viele Veranstaltungen, die man sich natürlich jetzt nicht auf Anhieb merken muss. Wir haben alle Informationen auf unserer Homepage und auf Facebook. Wir haben Infomaterialien, Plakate, alles auf heute mit. Bevor ich jetzt das Wort übergebe, noch ganz kurz zu diesem Schwerpunkt. Wie man schon merkt, wir haben unseren Schwerpunkt heuer auf Homosexualität und Migration gelegt, das sich in allen Veranstaltungen stark widerspiegelt. Und wir haben auch ein ganz neues Projekt im Zuge des CSD erstellt, entwickelt, in Kooperation mit dem Wiener Verein MIGAY, also mit homosexuellen Migrantinnen aus Wien. Und wir haben unsere Coming-out-Broschüre im Verein in 8 Sprachen übersetzt in Kooperation mit MIGAY. Und zwar Russisch, Rumänisch, Albanisch, Tschechisch, BKS, Bosnisch-Kroatisch, Serbisch, Slowakisch, Englisch, Türkisch. In diese Sprachen Und damit sind wir, das habe ich heute noch recherchiert, in Europa die einzige Initiative oder das einzige Kooperationsprojekt, das eine Coming-out-Beratungsbroschüre speziell für Migrantinnen in so viele Sprachen übersetzt hat und eben auch kostenlos über die Homepage in verschiedene Länder Europas verschickt. Darauf sind wir sehr stolz. Da bedanke ich mich jetzt auch, obwohl er nicht hier ist, beim Jarus vom Verein Nige. Wir werden auch morgen beim Kinoabend die Broschüre und dieses Projekt mit der Presse, mit Gästen aus der Politik präsentieren. Und ich würde mich auch freuen, wenn wir uns da sehen könnten. Das war's schon von meiner Seite. Vielen Dank und ich wünsche einen schönen Abend mit dem gleich folgenden Vortrag. Dankeschön. Ja, ich möchte mich als erstes mal natürlich ganz herzlich für die Einladung bedanken und für die netten einleitenden Worte. Und natürlich auch bei euch, beziehungsweise Ihnen, dass Sie zahlreich erscheinen. Ich werde jetzt ungefähr eine Stunde, ich hoffe, ich bringe Sie in einer Stunde halbwegs unter, ein bisschen was erzählen und dann, es ist ja auch schon angekündigt worden, werden wir eine Diskussion geben. Also dann ist Raum für Nachfragen, Einwände, Kritik, Diskussion. Im November 2007 fragte der norwegische Islamrat, der die rund 60.000 norwegischen Muslime vertritt, beim Europäischen Fatwa-Rat um die korrekte Haltung Homosexuellen gegenüber an. Auf diese Anfrage angesprochen, erklärte der Vorsitzende des Rates, Senai Kubilica, dass er sich nicht gegen die Todesstrafe für Homosexuelle aussprechen könne, bevor er nicht eine Antwort dieses Fatwa-Rates erhalten habe. Es gebe islamische Texte, so hat er ausgeführt, es gebe islamische Texte, die die Todesstrafe nahelegen. Dagegen könne er nichts machen, auch wenn er selbst persönlich gegen die Todesstrafe sei. Was die Position dieses Europäischen Fatwa-Rates, beziehungsweise zur Gänze heißt der Europäische Rates für Fatwa und Forschung, also die Aufgabe dieses Rates ist es eben die Anwendung islamischer Normen auf europäische Verhältnisse, weil Fatwa ist ja nichts anderes als ein Rechtsgutachten. Also was die Position dieses Rates ist, kann man in einem Buch nachlesen, das von der dafür zuständigen islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich lange als Schulbuch im Religionsunterricht verwendet wurde und das erst aufgrund äußeren Protestes und Drucks zurückgezogen wurde. In diesem Buch mit dem Titel Erlaubtes und Verbotenes im Islam erläutert der Vorsitzende dieses Fatwa-Rates, Yusuf al-Karadawi, die für Homosexualität vorgesehenen Strafen. Ich zitiere. Die islamischen Rechtsgelehrten haben über die Strafe für dieses abscheuliche Tun verschiedene Meinungen. Sollte es die gleiche Strafe wie für Hurerei sein, oder sollten beide, der aktive und der passive Teil, getötet werden? Zwar scheinen solche Strafen grausam, doch wurden sie empfohlen, um die Reinheit der islamischen Gesellschaften zu erhalten und sie von abartigen Elementen reinzuhalten. Zitat Ende. Um ein weiteres Beispiel zu nennen, die türkische Religionsbehörde Diyanet, die ja dem allgemeinen Verständnis wie auch dem eigenen Selbstverständnis nach jetzt nicht irgendwie besonders radikal oder besonders islamistisch ist, diese türkische Religionsbehörde lässt zu dem Thema Folgendes verlautbaren. Das ist jetzt ein bisschen ein längeres Zitat, ich würde es aber gern in seiner Ausführlichkeit vorlesen, weil es sehr viele der Punkte umreißt und diese in meinem Vortrag heute dann in weiterer Folge gehen wird. Also, ich zitiere. Die Diyanet schreibt eben in dieser Verlautbarung. Der Islam verbietet Darstellungen von Nacktheit und Unmoral. Er verbietet, dass sich Männer und Frauen, die nicht verheiratet oder ersten Grades verwandt sind, berühren. In den vergangenen Jahrzehnten haben wir am Beispiel der westlichen Welt sehen können, dass die sexuelle Freiheit Ursache für Perversität, unnatürliches sexuelles Verhalten und Krankheiten ist, deren man nicht mehr Herr wird. Der Prophet hat in seinen Ausführungen eine wichtige Unterscheidung getroffen. Diejenigen Ehebrecher, die nicht verheiratet sind, werden körperlich gezüchtigt und in die Verbannung geschickt. Die verheirateten Ehebrecher jedoch werden gesteinigt. Deswegen müssen auch alle Wege, die zu Ehebruch führen, verhindert werden. Zum Beispiel dürfen Frauen und Männer, die nicht verheiratet oder verwandt sind, nicht zusammen sein und sich verabreden. Sie sollen auch nicht so schauen und reden, dass man dies für die Vorbereitung eines Ehebruchs halten könnte. Es gibt auch einen Augen- und Zungen-Ehebruch. Auch sollen Frauen nicht alleine reisen und sie müssen darauf achten, wie sie mit einem fremden Mann sprechen. Sie sollen alle Sinne kontrollieren, damit der andere sexuell nicht erregt wird. Frauen sollen ernsthaft und besonnen reden und sie sollen sich schön zudecken, wenn sie vor die Türe gehen. Oder schön bedecken, wenn sie vor die Türe gehen. Im Islam ist Homosexualität eine große Sünde, Analverkehr ist verboten, ebenso die Onanie. Wir mögen es nicht, wenn man sich mit der Hand befriedigt. Zitat Ende. Jetzt ist es ja so, dass die Türkei den Islamisierungsversuchen durch Erdogan und seine AKP in den letzten Jahren zum Trotz, und das ist ja, zumindest wie es im Moment ausschaut, zum Glück hat sich das ja auch in den Wahlen am Sonntag nochmal bestätigt, beziehungsweise sozusagen hat die türkische Bevölkerung offensichtlich auch sozusagen so gewählt, um zu zeigen, dass ihr das durchaus ein Anliegen ist und sie eben diesen Islamisierungsversuchen durchaus etwas entgegenhält. Also ist es ja so, dass die Türkei seit Atatürk ein säkulares Land ist, in dem Staat und Religion getrennt sind. In dem sich also solche Vorstellungen wie die der türkischen Religionsbehörde nicht unmittelbar in staatlichem Recht niederschlagen. So sind homosexuelle Handlungen in der Türkei eben auch legal und nicht unter Strafe gestellt. Anders sieht das aber in Ländern aus, die diese Trennung so nicht kennen und in denen die Scharia als Rechtsquelle für staatliche Gesetze gilt. Sei es, dass sie eine der Grundlagen für staatliche Recht gilt oder dass sie eben unmittelbar allgemeine Gültigkeit besitzt, wie etwa in Saudi-Arabien, wo eben so dann die Scharia ja ganz unmittelbar, also nicht als Rechtsquelle, nicht als eine der Rechtsquellen gilt, sondern unmittelbar eben staatliches Recht ist. Dort, wie übrigens in anderen arabischen Ländern auch, also da gibt es Berichte darüber, dass das im Irak so ist, im Libanon, in Palästinensergebieten oder auch über Ägypten gibt es Berichte, dass so vorgegangen wird. Dort, also zum Beispiel in Saudi-Arabien, geben sich Mitglieder der Sittenpolizei oder der, wie es heißt, Kommission zur Förderung der Tugend und zur Verhinderung des Lasters. Dort geben die sich oftmals zum Beispiel in Internetforen als Homosexuelle aus und locken so Menschen in die Falle, mit denen sie über Chats und ähnliches Treffen arrangieren. An diesem Treffpunkt werden diese Menschen, die da in die Falle gelockt werden, verhaftet, vor Gericht gestellt. Teilweise sozusagen sind das auch so private, also zum Beispiel im Irak war das eine Zeit lang so, dass das sozusagen private Milizen auch, oder sozusagen diese parastaatlichen Milizen auch gemacht haben, die die Leute dann einfach kurzerhand ermordet haben. Vor knapp einem Jahr zum Beispiel wurde in Saudi-Arabien ein junger Mann aufgrund genau so einer Praxis zu 3 Jahren Gefängnis und 450 Peitschenhieben verurteilt. Prinzipiell kann in Saudi-Arabien aber für homosexuelle Handlungen auch die Todesstrafe verhängt werden. Im Iran, wo die Scharia seit der Revolution von 1979 die Grundlage des iranischen Strafgesetzbuches ist, also da gibt es ein Strafgesetzbuch, da ist sozusagen nicht die Scharia unmittelbar das Strafrecht, sondern es gibt eben ein Strafrecht, das sich auf die Scharia stützt. Auch dort ist für homosexuelle Handlungen die Todesstrafe vorgesehen, die auch regelmäßig vollzogen wird. Der bekannteste Fall, der auch weltweit Aufmerksamkeit erfahren hat, ist wohl die Hinrichtung des 16-jährigen Mahmoud Asghari und des 18-jährigen Ayaz Mahoni, die am 20. Juli 2005 in Mashhad wegen homosexueller Handlungen an einen Baukran erhängt wurden, eben weil die beiden minderjährig waren. Also der eine ist selbst noch zur Vollstreckung des Todesurteils, aber sozusagen zur Zeit der Begehung der Tat waren sie eben minderjährig und deswegen war das damals ein Fall, der durchaus weltweit Aufsehen erregt hat. Also da gab es zum Beispiel, was ich mich erinnern kann, auch in Wien Demonstrationen dagegen. Aber auch in den letzten Jahren gab es Exekutionen von Homosexuellen, also im März und im August 2014 zum Beispiel. Es ist immer ein bisschen schwierig, das sozusagen das auch unmittelbar zurückzuführen, weil teilweise ist es so, dass es eben Leute, die da erhängt werden, umgebracht werden, nicht unmittelbar wegen Homosexualität gehängt werden, sondern ihnen halt vorgeworfen würde, dass sie, also sozusagen oft wird das dann, um eben genau solcher Kritik zu entgehen, dass die Vergewaltigung begangen hätten, dass sie irgendwie der Unmoral Vorschub geleistet hätten und ähnliches. Also sozusagen es wird eben in so andere Formen gekleidet. Und deswegen ist es sozusagen da auch sehr schwierig, da ganz genaue Zahlen zu finden. Aber wie gesagt, es gibt regelmäßig Exekutionen. Die Regentschaft von Hassan Rouhani hat aber nichts geändert. Im Gegenteil, seit er Präsident ist, steigen die Hinrichtungszahlen im Iran generell ganz stark in die Höhe. Aufgrund der Probleme, von denen ich gerade geredet habe, ist es auch relativ schwer, genaue Zahlen zu nennen. über, also wie viele Menschen insgesamt seit 1979 eben umgebracht oder also an die Todesstrafe vollstreckt wurde. Die International Business Time hat von 2012 von etwa 8000 Menschen oder ja, seit 1979 geredet. Amnesty International spricht von 4000, allerdings ist diese Zahl von 4000, seitdem ich mich für dieses Buch, das ja auch mittlerweile, glaube ich, schon 8 Jahre fast her, das erste Mal damit beschäftigt habe, stand diese Zahl schon so im Raum. Also es müssen mittlerweile durchaus mehr sein, weil eben diese Zahl von 4000 ist schon seit vielen, also seit ja, relativ vielen Jahren eben so im Umlauf. Andere Quellen sprechen von 6000, also etwa, in etwa diese Größenordnung. Laut § 110 des iranischen Strafgesetzbuches ist der Sex zwischen zwei Männern, der als Sodomie bezeichnet wird, mit dem Tode zu bestrafen. Die Paragraphen 121 und 122 bestrafen Sexualkontakte ohne Penetration mit 100 Peitschenhieben für beide Partner. Nach dem vierten Vergehen ist ebenfalls die Exekution vorgesehen. Dasselbe gilt dann laut Paragraph 127 bis 134 auch für lesbischen Sex. Also der wird sozusagen analog zum zum schwulen Sex ohne Penetration behandelt. Also dann wird bis zum vierten Mal auch mit Peitschenhieben bestraft, und auch, aber dann kann er eben auch mit dem Tod bestraft werden. In der neuen Fassung des der Strafgesetzgebung, die 2013 erlassen wurde, ist auch die Steinigung als islamisches Recht festgeschrieben worden. Laut Artikel 132 Absatz 3 können Männer und Frauen eben beim mehrmaligen außerehelichen Geschlechtsverkehr zum Beispiel gesteinigt oder auf andere Art hingerichtet werden. Die gängigste Hinrichtungsart sind aber wahrscheinlich wohl die öffentlichen Erhängungen. Also klassisch, sozusagen, wie man es die meisten von Ihnen ja wahrscheinlich eh von dem einen oder anderen Bild kennen, eben an Erhängungen, an Baukränen in aller Regel. Oder sozusagen auch an, ja, sehr. Also. Großer Ayatollah Abdullah Javadi Amoli, ich kann kein Farsi, insofern meine Aussprache bitte ein bisschen zu entschuldigen, hat am 16. April 2012 in der Stadt Qom bei einem Kongress islamischer Geistlicher erklärt, dass Homosexuelle ausgelöscht werden müssten. Homosexuelle, so hat er dort ausgeführt, seien nach dem Koran und der islamischen Überlieferung, Zitat, minderwertiger als Hunde und Schweine. Westliche Politiker, so hat er auch in dieser Rede gesagt, die Homosexualität entkriminalisierten, seien ebenfalls niedriger als Tiere. Um ein weiteres Beispiel zu nennen, Ayatollah Seyed Abdul Karim Musawi Adebili, der ehemalige Vorsitzende des Obersten Gerichts der Islamischen Republik Iran, hat bei einer Freitagspredigt an der Universität Teheran erklärt, ich zitiere, für männliche und weibliche Homosexuelle hat der Islam die strengsten Strafen vorgeschrieben. Nachdem auf der Basis der Scharia der Beweis erbracht wurde, sollen sie ihn ergreifen, sie sollen dafür sorgen, dass er stehen bleibt. Sie sollen ihn mit einem Schwert in zwei spalten, sie sollen ihn enthaupten oder seinen Körper von seinem Kopf abtrennen. Wenn er tot ist, sollen sie Holz bringen, einen Scheiterhaufen bauen, die Leiche darauf tun, sie in Brand stecken und sie verbrennen. Oder sie soll zu einem Berg gebracht und hinuntergeworfen werden. Danach sollen die Leichenteile eingesammelt und verbrannt werden. Oder sie sollen ein Loch graben und ein Feuer in dieser Grube entzünden und ihn bei lebendigem Leibe ins Feuer werfen. Für andere Delikte haben wir solche Strafen nicht. Zitat Ende. Also ich denke mal sozusagen an dieser, also der sich ja da richtig gegen die Straffantasien ergeht und irgendwie sozusagen dann irgendwie die toten Körper ja irgendwie nochmal umbringen und nochmal in zwei Spalten und nochmal verbrennen will, also sozusagen, es kann gar nicht oft genug diese Strafe vollzogen werden. Daran sieht man, denke ich schon, wie er ja dann auch sagt, für andere Delikte haben wir solche Strafen nicht, also sozusagen auch welches zentrale, sozusagen welche zentrale Rolle das auch spielt und sozusagen was sich da auch an Straf- und letztendlich Vernichtungsfantasien daran heftet. Das sind eben keineswegs die vereinzelten Meinungen von radikalen Hardlinern. Der in Europa stets als moderat beschriebene Ex-Präsident Mohammed Khatami hat zum Beispiel am 10. September 2006 auf einer Veranstaltung an der Harvard Kennedy School of Government in den USA gesagt, dass der Islam sehr wohl die Todesstrafe kenne und dass diese Strafe für die Homosexualität vorgesehen sei. Dies, so hat er ausgeführt, sei jedoch keine Gewalt. Die Strafe sei vielmehr die Antwort auf die Gewalt, die eben von den Homosexuellen ausgeht, die solche Art bestraft werden müssten. Eben auf die Gewalt, die eben in der Abweichung innerhalb der Gesellschaft besteht. Ohne solch eine Antwort könne eine Gesellschaft nicht reibungsfrei funktionieren. Die Botschaft des Iran in Den Haag zum Beispiel hat 1987 verlautbaren lassen, ich zitiere, homosexuality in Iran, treated according to the Islamic law, is a sin in the eyes of God and a crime for society. In Islam, generally, homosexuality is among the worst possible sins you can imagine. Zitat Ende. Also sozusagen die ausländische Vertretung oder eine der ausländischen Vertretungen des Iran. Also wie gesagt, keineswegs jetzt nur irgendwie besonders radikale oder besonders, besonders radikale Anleihen. Gemäß dem Verständnis der Iranischen Republik oder Islamischen Republik Iran, die eine Trennung zwischen Religion, Gesellschaft und Staat nicht kennt, ist die Homosexualität eine Sünde wider Gott, also gegen Gott, und deswegen eben sozusagen so eine ganz besonders schwere Strafe, die eben eigentlich in dem Sinne gar keine Straftat ist oder eben über normale Straftaten eigentlich noch hinausgeht, weil sie eben ein streng zu sanktionierendes Vergehen gegen die göttliche Ordnung ist und kommt darin der Apostasie gleich, dem Abfall vom Glauben, auf dem ja ebenfalls gemäß der Scharia die Todesstrafe steht. Die Herrschaft der Rechtsgelehrten, also das ist diese auf Khomeini zurückgehende Rechtfertigung eben der Herrschaft, der unmittelbaren Herrschaft der Ayatollahs, also eben dann werden der klassische oder traditionelle Schiismus ja eher durch eine Art Pietismus gekennzeichnet ist, also dass sich die Ayatollahs nicht unmittelbar in die Politik einmischen, hat Khomeini das ja eben in diesem Konzept der Herrschaft der Rechtsgelehrten modernisiert, sodass die eben auch unmittelbar die politische Herrschaft ausüben sollen. Also das ist dann genau diese Basis, auf der auch das heutige iranische Regime basiert. Und die beanspruchen ja ganz, ganz explizit, der Vollstrecker göttlicher Ziele zu sein. Und zwar der Vollstrecker, der im Kampf um die Gemeinschaft, in der diese göttlichen Ziele erfüllt sind, die Gegner Gottes bekämpft, da die Vernichtung dieser Gegner die Voraussetzung für die Etablierung der göttlichen Ordnung sei. Das geht durchaus mit sehr apokalyptischen Zügen einher. Und diese Weltanschauung, wie sie für das iranische Regime kennzeichnet ist, betrachtet die vermeintlichen Gegner der, wie Ali Shariati das einmal genannt hat, der revolutionären Umma, also der revolutionären Gemeinschaft, um deren Verwirklichung es eben in diesem Selbstverständnis geht. Also er betrachtet eben diese vermeintlichen, die wirklichen vermeintlichen Gegner, und zu denen werden eben auch die Homosexuellen gerechnet, als notwendige Opfer, als Opfer, die vernichtet werden müssen, damit sich die ideologische Prophezeiung der identitären Einheit erfüllt. Also neben dieser kommunistischen Weltanschauung, eben die mit diesem Herrschaft der Rechtsgelehrten gemeint ist, sind es durchaus auch messianistische Züge, die das iranische Regime kennzeichnen. Offizielles Staatsoberhaupt des Iran ist ja der Mahdi. Der jeweilige oberste Führer ist ja immer nur der Vertreter dessen auf Erden. Der Mahdi ist, also der Iran ist, sozusagen, oder dieses iranische Regime ist ja nach der Zwölfer Schia organisiert, also sozusagen in dieser Vorstellung ist es so, dass der zwölfte und damit letzte schiitische Imam, also als solche eine mythische Figur ist, der als einziger Sohn des elften Imams im Alter von 5 Jahren verschwunden ist, spurlos, und damit ist nach diesem Verständnis die Linie der legitimen Nachfolger Mohammeds abgebrochen. Deswegen sozusagen nach klassischem, ich habe von diesem Pietismus oder Quietismus geredet, also sozusagen nach diesem traditionellen Verständnis, sozusagen darf es deswegen eben auch keine religiöse Herrschaft auf Erden mehr geben, weil die kann eben erst dieser Macht, die, wenn er dann am Ende der Zeiten zurückkommt, kann die erst wieder reetablieren. Khomeini hat das insofern verschärft, dass er gesagt hat, naja, die Rechtsgelehrten müssen diese Herrschaft quasi wieder übernehmen, sie können damit die Ankunft dieses Mahdi beschleunigen, also man sitzt nicht und wartet sozusagen, dass der am Ende der Zeiten auftaucht, sondern man kann durchaus auch was tun, um diese Wiederkunft zu beschleunigen, und diese Herrschaft der Rechtsgelehrten ist eben sozusagen das Mittel, um diese Ankunft zu beschleunigen. Also wie gesagt, laut der Verfassung von 1979 ist der Mahdi das Staatsoberhaupt, der oberste Führer, zuerst Khomeini und jetzt eben Ali Khamenei, ist lediglich dessen Stellvertreter. Alireza Panahian, ein Kleriker aus dem Umfeld Khameneis, bezeichnet Khamenei denn auch immer wieder als, wie gesagt, ich spreche es ganz garantiert falsch aus, Seyed i Khorasani, und das heißt, sozusagen ist die Bezeichnung für eine Person, die laut der Überlieferung die unmittelbar bevorstehende Rückkehr dieses Mahdi anzeigen soll. Diese Rückkehr des Mahdi bedeutet eben, wie gesagt, nicht nur die Wiedererrichtung jener von allen Übeln gereinigten Ordnung, wie sie in diesem Verständnis unter Mohammed geherrscht haben soll. Sie verbindet, und das ist ja auch das dezidierte Ziel, auch die Errichtung einer weltumspannenden islamischen Republik, da auch nur dann diese Ordnung wirklich universell und allumfassend sein kann. Also dann, daher kommt ja auch dieses sehr expansive Moment der Islamischen Republik Iran, die ja dann genau an so einem Revolutionsexport auch arbeitet, weil eben in diesem Verständnis das nur so sein kann, wenn diese Ordnung wirklich weltweit hergestellt ist. Dann erst dann ist auch diese, ja, also dann ist der Kampf zwischen Gut und Böse letzten Endes gewonnen. Wie gesagt, Khamenei und ihm nahestehenden Politiker und Kleriker warten nicht nur auf diese Wiederkehr, sondern sie setzen eben durchaus alles daran, sie zu beschleunigen. Und das bedeutet den Kampf gegen die Feinde des wahren Glaubens, zu denen, wie gesagt, eben auch, und damit komme ich wieder zum eigentlichen Thema des Abends, eben auch die Homosexuellen gezählt werden, also diesen Kampf um jeden Preis zu intensivieren. Diese Auseinandersetzung zwischen den Kräften des Guten und den Kräften des Bösen soll helfen, eben diese apokalyptische letzte Schlacht vorzubereiten, in der die Macht die Gläubigen und Gerechten führen wird. Also dann, da gibt es durchaus so Vorstellungen, es gibt da so eine letzte Schlacht und der Heranbruch von sowas wie einem Chaos auf der Welt ist eben so ein Vorzeichen von so einer Schlacht, in der sich das dann letzten Endes entscheiden wird. Und diesem Ziel, das vorzubereiten, soll eben auch die Formierung der iranischen Gesellschaft dienen. Und genau in diesem ideologischen Zusammenhang sind auch die Repressions- und Hinrichtungswellen zu sehen, die immer wieder durch den Iran gehen. Nicht nur nehmen, wie gesagt, die Hinrichtungen stetig zu. Laut UNO wurden zwischen Juli 2013 und Juni 2014 mindestens 852 Menschen hingerichtet, darunter eben auch, also wie gesagt, auch Minderjährige. Und in diesem Jahr, also zwischen Januar und Mai 2005, wurden bereits mindestens 340 Personen hingerichtet. Also es ist dann nicht nur diese unmittelbare Hinrichtungswelle, die eben sich gegen moralische Verkommenheit und Ähnliches richtet, also sehr beliebt ist auch sozusagen der Vorwurf der Korruption, wobei man da immer sehen muss, das ist nicht Korruption so im Verständnis, wie man es hierzulande so gängig drunter versteht. Also da geht es jetzt nicht darum, irgendwie sich mit Geld zu bereichern, sondern Korruption heißt, die Gesellschaft zu korrumpieren, indem man eben fremde, kulturfremde und natürlich moralisch verwerfliche Lebensformen dort einführt. Etwa wurden im Mai 2015 homosexuelle Frisuren verboten, was nichts anderes heißt als moderne modische Haarschnitte für Männer, weil solche Frisuren im Weltbild der Zuständigen im Iran eben homosexuell sind oder als homosexuell gelten. Wie eng diese Vorstellungen mit Sexualität und dem Geschlechterverhältnis generell zusammenhängen, zeigen andere Gesetze, die ebenfalls erlassen wurden. So wurde etwa im März dieses Jahres der Zugang zu Verhütungsmitteln erschwert und gleichzeitig viele Berufe für Frauen geschlossen oder halt ihnen verwehrt. Ziel dieser Aktionen ist, das hat Khamenei zu diesem Anlass ausgeführt, der fallenden Geburtenrate entgegenzuwirken, weil er nämlich die iranische Bevölkerung in den nächsten 50 Jahren verdoppeln möchte. Und ich denke, man lehnt sich nicht allzu weit aus dem Fenster, wenn man dahinter sozusagen die Strategie vermutet, Soldaten für diese anvisierte apokalyptische letzte Schlacht durchaus heranzuziehen. Also wenn man dann auch sich diese Praktiken ansieht, dass zum Beispiel im Iran-Irak-Krieg ja massenhaft zum Beispiel Kinder über die Minenfelder gejagt wurden, um die Minenfelder zu räumen. Also denen wurden dann so Plastikschlüsseln um den Hals gehängt, wurde ihnen erzählt, das wären Schlüssel, mit denen das Tor zum Paradies aufgesperrt würde und sie würden, wenn sie sich dort wenn sie sozusagen diese Minen räumen, damit die iranische Armee nachrücken kann, also dann würden sie direkt ins Paradies kommen. Also dann auch für diese durchaus, also Saddam Hussein wurde auch als einer der Wiedergänger der sunnitischen Kalifen, die in der Frühphase des Islam halt diese Auseinandersetzung zwischen Sunna und Schia da geführt haben und wurde ja sozusagen als einer dieser Wiedergänger gesehen. Also auch das wurde eben in dieses umfassende Weltbild eingeordnet. Also sozusagen, es ist der Kampf auch gegen den sunnitischen Glauben, der ja durchaus da auch als ein Ketzertum und als Abfall von der wahren Religion, die eben letzten Endes dann die schiitische ist, so gefasst wurde. Genau, um wieder auf die, die Frage der Sexualität zurückzukommen. Die Triebe und damit natürlich auch die Sexualität, so sie eben gottgefällig sein wollen, sind im Verständnis der Mullers an die Ehe gebunden. Und diese ist demnach auch der einzige Rahmen, in dem Sexualität ausgelegt werden darf. Das gilt, wie gesagt, nicht nur für den Iran. Ich meine, ich habe ja dieses Beispiel zum Beispiel aus der Türkei, du hast auch genannt. Oder, um ein weiteres Beispiel zu nennen, in dem von der Hamas kontrollierten Gazastreifen ist der Haupthaftgrund für Frauen außerehelicher Geschlechtsverkehr. Also die meisten Frauen, die dort im Gefängnis sitzen, sitzen eben wegen nicht, wie soll man sagen, standesgemäßen Geschlechtsverkehr. Der Hass auf die Homosexualität, die quasi da ja geradezu als Paradeform einer Sexualität gefasst wird, die eben nicht der Reproduktion dient, gliedert sich ein in eine durchaus allgemeine Lustfeindschaft und einen Kampf gegen den Körper, der ja Jugendlichen ja auch den Umgang mit dem anderen Geschlecht verbietet und wie gesagt auch den Geschlechtsverkehr auf die Ehe beschränkt. Also sozusagen viele, also es gibt im Iran patrouillieren ja zum Beispiel auch diese Sittenwächter, die eben darauf achten, dass Jugendliche sich in Parks durchaus an diese vorgeschriebenen Geschlechtertrennung halten oder dann doch zumindest so weit Abstand voneinander halten, dass da nicht irgendwie was Unsittliches passiert. Und aufgrund dieser Geschlechtertrennung ist ja durchaus der Kontakt zwischen Männern im Westen, am Islam hervorgehoben wird und teilweise ja durchaus auch so interpretiert wird, dass es da eben eine eher größere Toleranz für Homosexualität gäbe. Ich würde sagen, das ist aber sozusagen nichts anderes als die Kehrseite genau dieser strengen Geschlechtersegregation. Also da gibt es durchaus sehr durchaus intime, wie soll man sagen, mann-männliche Beziehungen. Gehasst und verfolgt wird jedoch letzten Endes dann der selbstbewusste Schwule, der sich eben durch seinen Lebenswandel den Geboten der Umwelt entzieht oder dem das zumindest vorgeworfen wird. Gerald Bernard und Edith Schlaffer haben in ihrem 1984 erschienenen Buch Die Grenzen des Geschlechts, Anleitungen zum Sturz des internationalen Patriarchats, wie ich finde, recht schön darauf hingewiesen, wie eng dieser Zusammenhang von einerseits sowas wie Homoerotik und andererseits Homophobie in männerbündisch strukturierten Gesellschaften ist. Sie schreiben da, ich zitiere, innige körperlich zwischen Männern, die eben durchaus in islamischen Gesellschaften hier immer wieder zu beobachten ist. Innige Körperlichkeit zwischen Männern ist die sublimierte Form dessen, weil es als ehrlich ausgelebtes Phänomen so fanatisch bekämpft und im Iran sogar mit der Todesstrafe geahndet wird. Heterosexuelle Zuneigung wird aus der Öffentlichkeit verbannt und stellt auch im Privatbereich kein Ideal dar. Homosexuelle Impulse sind verpönt, vor allem deshalb, weil dabei einer der Beteiligten sich wie eine Frau behandeln lässt. Ihm gilt die besondere gesellschaftliche Verachtung. Manche islamischen Länder, so schreiben sie weiter, lösen den Widerspruch zwischen ihrer homosexuellen Orientierung, also damit meinen sie diese sozusagen natürlich sehr engen männlichen Beziehungen, weil eben genauso eine strikte Geschlechtertrennung zumindest dem Ideal nach besteht. Also zwischen dieser Orientierung und ihrem Wertesystem durch die institutionalisierte Homosexualität einer bestimmten Subgruppe ihrer Mitglieder. Damit kann die Neigung ausgelebt und zugleich in Bahnen gehalten werden. Zitat Ende. Wogegen es eher geht, ist eben die Individualisierung und damit die partielle Befreiung der Lust, die mit in diesem Weltbild dann mit ausschweifendem Sittenverfall gleichgesetzt wird. Und dagegen wird was Sie nennen, das Wertesystem, also ein strenges Sittengesetz, ein rigider Moralkodex errichtet. Diese wenden sich einerseits gegen die Frauen, die eben im Iran unter den Hijab und unter lange Mäntel gezwungen werden, um ihre verderblichen Reize zu verbergen. Und andererseits gegen die Homosexuellen, denen eben ungehemmte und damit gemeinschaftsschädliche Triebregungen unterstellt werden, mit denen sie eben die Gesellschaft sexualisieren und damit in ihren Grundfesten erschüttern würden. Der Kampf gegen die insgeheim ersehnten, gleichzeitig aber verbotenen und vom Sittengesetz mit Sanktion belegten und darum abzuwehrenden Verlockungen erfolgt als eine empathische und hasserfüllte Form der Lösung des Ambivalenzkonflikts. Also sozusagen diese Ambivalenz einerseits in das Triebe, die man durchaus in sich selber spürt und der ja auch eben in diesen geordneten Bahnen durchaus nachgegangen werden kann, die aber gleichzeitig verboten sind und deswegen auch ganz strikt geahndet werden müssen. Das verweist darauf, dass die Individuen, mit denen es diese als eine islamische Erweckungsbewegung auftretende Ideologie mit eben modernen Subjekten zu tun hat, die eben sozusagen genau durch diese Widersprüchlichkeit gekennzeichnet sind, dass sie selbst eben nicht vormodern ist, sondern auf dem Boden der Moderne, auf deren Widersprüche und deren Krisen reagiert. Die letzten Endes durch das Kapitalverhältnis vermittelte Emanzipation aus den naturwüchsigen Gemeinschaften, die ja auch, also die ja mit der Herstellung des Weltmarkts natürlich sich zwar in unterschiedlichen Formen, aber letzten Endes weltweit durchgesetzt hat. Also diese Emanzipation aus diesen naturwüchsigen Formen der Gemeinschaft, wie Marx das nennt, also aus diesen traditionellen Herrschaftsformen, bedeutet eben einerseits eine Emanzipation der Individuen, die aus der Enge der überkommenen Traditionen freigesetzt werden, die eben genau durch diese Moderne aufgelöst werden. Andererseits bleibt diese Emanzipation aber immer auch eine partielle, nicht zu sagen eine scheinhafte, weil die Imperative von Herrschaft und Verwertung ihr durchaus, also die ja mit dieser Moderne einhergehen, ihr durchaus entgegenstehen. Weil sie eben in weiterer Folge dazu führen, dass die Möglichkeiten, die durch die Moderne gesetzt sind, und damit als Möglichkeiten doch zumindest denkbar und dann gegen die Gesellschaft durchaus, also das heißt durchaus gegen die Gesellschaft auch realisierbar werden, dass also diese Möglichkeiten zugleich auch immer wieder hintertrieben werden. Letzten Endes, und das wäre dann genau dieses Moment dieser regressiven Rebellion, die ich auch schon kurz angesprochen habe, letzten Endes kann dies eben die Einzelnen dazu bringen, dass sie die Versprechungen selbst ablehnen und nicht die Gesellschaft, die die Unterdrückung und die Verdrängung der durch sie doch auch freigesetzten Triebregungen verlangt. Also dass sozusagen das Versprechen gehasst wird und nicht es dann gegen die Gesellschaft gewandt wird, die einerseits verspricht, aber andererseits dieses Versprechen auch immer wieder hintertreibt. Dies führt dazu, oder kann dazu führen, dass die Einzelnen eben versuchen, den Zwiespalt, in dem sie stecken, dass sie den versuchen, zwanghaft aufzulösen, indem sie sich auf die Suche nach den angeblichen Urhebern ihrer eigenen Widersprüchlichkeit, ihrer eigenen Ambivalenz machen. Auf diese Urheber oder die, die eben als solche Urheber imaginiert werden, muss man der Genauigkeit halber natürlich sagen, auf die wird projiziert, was der Einzelne in sich selbst unterdrücken muss. Und die Verfolgung dessen soll eben diese Widersprüchlichkeit, von der ich da gesprochen habe, stillstellen und so die Vorstellung eben dem Subjekt zur Identität verhelfen. Eben sozusagen die Widersprüche können nicht ausgehalten werden, sie können nicht irgendwie ausgetragen werden, sondern sie sollen eben handstreichartig zum Verschwinden gebracht werden. Die Subjektform, der doch alle gleichermaßen unterworfen sind, wird zur westlichen erklärt und dies wird dann in antiimperialistischer Manier gedeutet. Historisch ist die natürlich mit dem Kapitalverhältnis in Europa entstanden und diese ist sozusagen, gleichzeitig hat sie sich aber, wie gesagt, verallgemeinert mit der Durchsetzung des Weltmarktes. Aber sozusagen, es wird weniger auf diese Verallgemeinerung abgezielt, sondern eben als historisch in Europa entstandene wird sie als ein fremdes Importgut betrachtet, das nur Fremdherrschaft, Uneigentlichkeit und Verfall gebracht hätte. Ausgeblendet wird dabei ja gerade das Moment der Befreiung aus vormodernen Herrschaftsverhältnissen, die ja keineswegs so besonders angenehme waren, sondern ganz im Gegenteil durchaus von sehr unmittelbaren Herrschaftsverhältnissen geprägt waren. Aber sozusagen dieses Moment wird gerade in dieser Vorgehensweise ausgeblendet werden, weil eben ja mit diesem Moment der Befreiung ja zugleich auch genau jenes Moment der Verunsicherung und Krisenhaftigkeit gesetzt wurde, dem man ja eben zu entkommen trachtet. Gehasst wird der mit dem Westen identifizierte, unter anderem selbstbewusste Homosexuelle, der sich nicht mehr mit den Räumen zufrieden gibt, die ihm die traditionelle Herrschaft durchaus gelassen hat, was, wie gesagt, in Europa durchaus als eine besondere Toleranz dem Islam gegenüber der Homosexualität durchaus auch gedeutet wurde. Also es gibt also durchaus Reiseberichte von, also es ist um die Jahrhundertwende, dass in aller Regel Männer da durchaus sehr erstaunt waren, wie offen es eben körperliche Beziehungen, also ja, oder körperliche Berührungen oder ähnliches eben auch durchaus dann in der Öffentlichkeit gibt. Also das wurde sehr gerne als Toleranz gedeutet, ohne dass da aber gleichzeitig auch zur Kenntnis genommen wurde, welche Herrschaftsverhältnisse damit ja auch einhergehen. Also dass das sozusagen keineswegs eine Form der reinen Toleranz ist, sondern dass das eben genau mit Herrschaftsverhältnissen, unter anderem eben auch mit der radikalen Ausgrenzung und Abwertung von Frauen natürlich zu tun hat. Und insofern denke ich, ist es auch alles andere als zufällig, dass ich hier eben in diesem Hass auf die die homosexuelle Subjektform, also sprich den selbstbewussten Homosexuellen, dass sich hier ein Berührungspunkt mit dem Antisemitismus ergibt. Ähnlich wie bei dem, was ich gerade beschrieben habe, konnte die traditionelle islamische Herrschaft mit den Juden als Dimis ja durchaus leben, solange eben feststand, dass diese nicht an ihrer subalternen Stellung rütteln. Doch der Hass wurde nahezu grenzenlos, als sich die Juden eben versucht haben, aus dieser Dimis-Stellung zu emanzipieren, als sie daran gingen, einen eigenen Staat aufzubauen, in dem sie sich durchaus auch verteidigt haben gegen die Gewalt, die mit diesem Dimis-Status natürlich auch immer zumindest potenziell verbunden war, und indem sie aber gleichzeitig auch die Möglichkeit der Emanzipation unmittelbar vor Augen geführt haben, indem sie sich eben aus diesem Dimis-Status, wenn man so möchte, herausgearbeitet haben. Also eine Emanzipation aus Verhältnissen, in denen Duldung immer zugleich natürlich auch mit Unterordnung, permanenter Unsicherheit und zumindest drohender, also potenzieller, wenn nicht manifester Verfolgung hergegangen ist. Weil natürlich die islamische Welt durchaus auch Pogrome kennt, wenn auch in einer, gut, das ist was, worüber die Historiker sehr lang und sehr ausführlich streiten, aber also es gab auch historisch Pogrome, wenn wahrscheinlich auch in einer geringeren, also nicht gar so manifesten Form wie christlichen Europa des Mittelalters. Um zum Homosexuellen oder zu den Homosexuellen, den selbstbewussten Homosexuellen oder das, was als solche verstanden wird, zurückzukommen, die werden eben in den Augen derer, die da eben versuchen, diesen Ambivalenzkonflikt zu lösen und in den Augen der Herrschaft, zu einer Lebensart, die diese Herrschaft als ganz in Frage stellt. Wobei, und das glaube ich, macht diese Nähe zum Antisemitismus durchaus auch nochmal deutlich, wo eben die verleugneten Triebe selbst wieder der Festigung von Herrschaft dienen. Der Reiz, der nun einmal in der Welt ist, soll ausgetrieben werden, indem ihm autoritär nachgegangen wird. Horkheimer und Adorno haben in der Dialektik der Aufklärung geschrieben, dem verpönten Trieb darf gefrönt werden, wenn außer Zweifel steht, dass es seiner Ausrottung gilt. Was hat man darunter zu verstehen? Homosexualität darf nur in Beziehung mit grausamen Straf- und Vernichtungsfantasien thematisiert werden. Darauf habe ich ja am Anfang schon hingewiesen. So beschreibt etwa Ali Majoubi an einer autobiografischen Stelle seines Artikels Homosexualität in islamischen Ländern am Beispiel Iran. Also in diesem Artikel beschreibt er, wie er kurz nach der islamischen Revolution im Iran gemeinsam mit anderen linken Oppositionellen im Fernsehen eine Sendung über das islamische Strafrecht mitverfolgt hat, und er beschreibt diese Sendung wie folgt. Ayatollah Gilani erzählte sehr detailliert, welche Straftaten wie und mit welchen Strafen geahndet werden müssten, wenn wir ein islamisches Rechtssystem hätten. Der Ayatollah, selber ergriffen durch die empfundene Lust, die einen vor dem Bildschirm ansteckte, schilderte mit atemberaubender Genauigkeit, welche Sexualpraktiken zwei Männer oder zwei Frauen miteinander vollziehen können. In diesem Moment war die Fernsehsendung mit den angestrohten Strafen für mich eine Art Weiterbildungsseminar. Ich sog alles auf, was aus seinen erregten Lippen herauskam. Allein die Tatsache, wie offen die Homosexualität angesprochen wird, mit welcher Akribie diese Sexualpraktiken von den Rechtsgelehrten studiert und dann unter Strafe gestellt werden, ist sehr bemerkenswert. Zitat Ende. Also sozusagen, es darf dem nachgegangen werden, es darf sozusagen in aller Form geschildert und ausgeführt werden, wenn klar ist, sozusagen, das funktioniert aber eben nur, um quasi zu sagen, wie verkommen das ist und dass es eigentlich eben ausgerottet werden muss. Erinnert ein bisschen an so, ich weiß nicht, wer von euch ihn den noch kennt, er lebt ja, glaube ich, ein Jahr nicht mehr, irgendwie den österreichischen Pornojäger Hummer, der ja selbst irgendwie die größte Pornosammlung, glaube ich, Europas oder der Welt besessen hat, natürlich nur zu Forschungszwecken. Ja, Die mit der rigiden Moral und dem strengen Sittenkodex nicht in Deckung zu bringenden Triebansprüche werden eben, wie gesagt, projiziert und dann beispielsweise homosexuellen Ersatzobjekt gewaltsam bekämpft und sollen mit diesem vernichtet werden. Die Unterwerfung unter den Willen Gottes oder eben unter diese göttliche Ordnung, die gleichbedeutend ist natürlich immer mit der Unterwerfung unter die von den Rechtsgelehrten ausgelegten Verhaltenkodizes, die ist eben direkt an die Unterwerfung des Triebes geknüpft. Sie beinhaltet eine bestimmte Haltung zum Physischen und zur Naturhaftigkeit, zum quälbaren Leib wie zum lustgerichteten Trieb. Diese Unterwerfung ist aber, um es nochmal zu sagen, eben nichts Vormodernes, sondern eine Reaktion auf die Widersprüchlichkeit der Moderne selbst. Das, was als Wille Gottes erscheint in diesen Ideologien oder in diesen Vorstellungen, ist eine auf dem Boden der Moderne sich gegen eben diese Moderne wendende Bewegung, die sich sinnstiftend die Religion anverwandelt, sich auf sich bezieht und aus ihr schöpft, um die regressive Rebellion zu bebildern und zu befeuern, als ein Zurück zu den Quellen, zurück zum Ursprung. Also im Prinzip ist es ja genau das auch, was ich vorher auch schon gesagt habe, dass es ja auch Khomeini durchaus wichtig war oder zentral war, eben da gewisse Momente auch in den traditionellen Schismus einzuführen, um das überhaupt argumentieren zu können, also warum die Ayatollah selbst an die Regierung oder eben in die Politik gehen. Die Straffantasien, die diesen Feldzügen gegen die Ausschweifung oder die Straffantasien, die eben bei diesen Feldzügen gegen die Ausschweifungen an den projektiven Feindbildern ausgelebt werden, dienen letzten Endes der Herstellung von Gemeinschaft. Es soll diese revolutionäre Umma, um diesen Begriff von Ali Schariate nochmal zu verwenden, eben hergestellt werden. Der Kampf gegen die gemeinschaftsschädigenden Triebe steht für das Aufgehen des Einzelnen in der Gemeinschaft, in der eben, weil sie eine sich als unmittelbare versteht, sozusagen genau all diese Verunsicherungen, Krisenhaftigkeiten, Widersprüchlichkeiten aufgehoben sein sollen. Und aus diesem Aufgehen wiederum ziehen die Einzelnen dann narzisstische Gratifikation, also sozusagen, die man eben zieht aus der Vorstellung der Zugehörigkeit zu einem erwählten Kollektiv. Der kollektive Akt der Gewalt, der etwa bei den öffentlichen Auspeitschungen, Steinigungen und Erhängungen zelebriert wird, ist ein Akt, an dem eben diese unmittelbare Gemeinschaft erfahren wird. Nochmal ganz kurz auch wieder einen Begriff von Horkheimer und Adorno aus der Dialektik der Aufklärung zu zitieren. Die haben das da auch schon beobachtet und beschrieben und sagen an einer Stelle, an der Verfolgung stärkt sich der krankhafte Zusammenhalt. Also wie gesagt, die störenden und verunsichernden Impulse sollen eben mittels Projektion als ein von außen in das, so wie es vorgestellt wird, an und für sich harmonische Kollektiv eindringend imaginiert werden. Also ich denke mal sozusagen auch da, glaube ich, ist wahrscheinlich durchaus die Verbindung zur Sexualität auch schon mitgesetzt in dieser Vorstellung einer quasi äußerlichen Penetration geradezu. Also es wird eben als etwas von außen eindringend imaginiert. So verkünden islamische Rechtsgelehrte, im Islam gäbe es gar keine Homosexualität, diese sei vielmehr eine Verschwörung von westlichen Kolonialisten, die sich mittels also solch dekadenter und korrumpierter Lebensart, also die das eben sozusagen ersonnen hätten und in die islamische Welt exportiert hätten, um so eben die ethischen und sittlichen Fundamente des Islams zu untergraben, die Gesellschaften zu unterminieren und sie letzten Endes beherrschen zu können. Also das ist dieses eher antiimperialistische Argument, das da gebracht wird. Khomeini selbst zum Beispiel hat es in seinem Buch Islamic Government folgendermaßen auf den Punkt gebracht, ich zitiere, "For centuries, the agents of colonialism, danke vielmals, so, jetzt versuche ich es gleich nochmal, for centuries, the agents of colonialism and the educational and political agencies have injected their poisons into people's minds and ethics until they corrupted them." Also dann, es geht auch immer natürlich mit so Gift- und Vergiftungsfantasien einher. "The sick ideas coming from abroad must also be uprooted and every form of corruption, evil and deviation in society must be fought. Also auch hier wieder dieser Korruptionsbegriff, von dem ich auch schon geredet habe. Khamenei etwa hat 2013 bei seiner Rede zum bezeichnenderweise iranischen Frauentag von der, Zitat, teuflischen Sexualordnung des Westens gesprochen, die jede moralische Basis der Gesellschaft zerstören würde. Nicht nur würde der Iran gegen diese Sexualordnung Widerstand leisten, vielmehr könne er auch gar nicht anders als erfolgreich sein, schließlich werde der Westen selbst an seiner moralischen Verwerflichkeit zugrunde gehen. Solche Überlegungen sind keine schiitische Besonderheit, der oft, gut, in den letzten Jahren ist es etwas ruhiger geworden, um ihn aus welchen Gründen auch immer, müsste man sich auch mal genauer anschauen, aber der zumindest in lange Zeit als Vertreter eines dialogbereiten Diaspora-Islam titulierte Tariq Ramadan, hat den dekadenten Westen in seinem Buch Der Islam und der Westen folgendermaßen dargestellt, Zitat: Der Prozess der Säkularisierung befreite nicht nur die Gesellschaft von der Herrschaft der Religion, sondern führte zugleich zu einer Infragestellung der Grundlagen der Moral. Die westliche Lebensweise stützt sich auf und erhält sich durch die Verführung zur Aufstachelung der natürlichsten und primitivsten Instinkte des Menschen. Sozialer Erfolg, Wille zur Macht, Drang zur Freiheit, Liebe zum Besitz, sexuelles Bedürfnis und so weiter. Gegen all das muss in Ramadans Verständnis die islamische Moral verteidigt werden, da sonst eben, wie gesagt, die Grundlagen der Gesellschaft zerstört würden. Also durchaus, ja, man kann eigentlich sagen, geradezu homolog zu dem, was Khamenei, oder wie Khamenei das versteht. Also sozusagen, das sind die Unterschiede zwischen sich auf die, ja, eher sozusagen auf den Sunnismus berufende und auf die Schia sich berufende Überlegungen, ja, sehr ähnlich. Auch wenn sie sich ja, gerade in, weiß ich nicht, im Jemen zum Beispiel oder auch im Irak und in Syrien gleichzeitig eben bis aufs Blut bekämpfen. Auch Ahmadinejad hat hier angeschlossen, um noch ein Beispiel zu nennen, als er am 24. September 2007 in seiner eh sehr bekannt gewordenen Rede an der New Yorker Columbia University auf eine kritische Nachfrage aus dem Auditorium geantwortet hat: Im Iran haben wir keine Homosexuellen wie in ihrem Land, wir kennen dieses Phänomen nicht, ich weiß nicht, wer ihnen erzählt hat, dass wir so etwas haben. Also indem eben gegen diese äußeren oder von außen eindringenden Moment gewehrt werden muss oder dagegen aufgestanden werden muss, wird die Gemeinschaft, die sich da verteidigt, oder wird eben als eine solche verstanden, die sich verteidigt, die sich quasi in Notwehr befindet, in Notwehr zum Beispiel unter anderem gegen die Personifikationen des Prinzips Homosexualität. Und diese Ausrichtung auf ein Prinzip, also dass es sozusagen da gegen eine Lebensweise, gegen ein westliches Prinzip geht, zeigt ja auch schon, dass es, also ist sozusagen auch dieses spezifisch Moderne daran. Dieses Prinzip gilt eben als ein westlich dekadentes, das, um nochmal alle Schariate zu ziehen, durch das Freudenhaus der Bourgeoisie in die islamische Welt importiert worden sei, eben um sie zu schwächen und unterdrücken und ausbeuten zu können, und dass aus dieser wieder verschwinden müsse. Insofern zum Beispiel nimmt es ja dann auch nicht Wunder, dass die von mir schon genannten, zum Tode verurteilten Jugendlichen Mahmoud Asghari und Ayaz Mahoni, dass ihnen eben neben ihren homosexuellen Handlungen auch Diebstahl und Genuss von Alkohol zum Beispiel vorgeworfen wurde in ihrem Prozess. Sie sollten eben denunziert werden als gänzlich ihre Kultur und den damit verbundenen Moralvorstellungen entfremdet, als gänzlich eben westlichen Einflüssen erlegen. Dass die unter anderem im Hass auf Homosexuelle sich ausdrückende Verteufelung des Triebes und der Sexualität nur in Vermittlung mit dem antizivilisatorischen und, wie ich auch schon angesprochen habe, antisemitischen Ressentiment zu denken ist, ergibt sich aus der Aussage eines der Hauptideologen der Erweckungsbewegung oder islamischen Erweckungsbewegung, eben aber diesmal der sunnitischen. Und auch darin, denke ich, zeigt sich, dass im Hass auf die Leiblichkeit Sunna und Schia da durchaus zusammenfinden. Der Unterschied etwa zwischen dem Iran und dem islamischen Staat ist ja, also was Homosexuelle anbelangt, ist ja der, dass erstere, also der Iran Homosexuelle erhängen lässt, während der islamische Staat sie von Hausdächern aus in den Tod stürzt. Der, auf den ich da angesprochen habe, dieser Ideologe, das ist einer der Hauptvordenker der ägyptischen Muslimbruderschaft, also eigentlich der, oder neben Maududi in Pakistan, aber einer der wichtigsten Ideologen des 20. Jahrhunderts, was eben genau diese islamistische Erweckungsbewegung anbelangt. Für Said Qutb von den ägyptischen Moslembrüdern ist klar, wer ursprünglich für den Import der Homosexualität in das Kollektiv der Umma verantwortlich ist. Er schreibt, und zwar in seinem Buch Der Kampf mit den Juden, da schreibt er, die Juden befreien die sinnlichen Begierden von ihren Beschränkungen und sie zerstören die Grundlage, auf der der reine Glaube basiert. Hinter der Doktrin des atheistischen Materialismus steckt ein Jude, hinter der Doktrin der animalistischen Sexualität steckt ein Jude und hinter der Zerstörung der Familie und der Erschütterung der geheiligsten Beziehungen in der Gesellschaft steckte ebenfalls ein Jude. Zitat Ende. Es seien mit Marx, Freud und Durkheim, auf die er da anspielt, seien es also die Juden gewesen, welche Dekadenz und Perversion in die Welt gesetzt und damit auch der Homosexualität Tür und Tor geöffnet haben, mit dem Ziel, wie gesagt, die islamische Welt vom reinen Glauben und damit von ihren Wurzeln zu entfremden. Um weitere Beispiele zu nennen, die Moslembrüder in Ägypten führten 2013 einen Kampf gegen das, also als sie den Präsidenten gestellt haben, einen Kampf gegen das Ballett, das sie als, Zitat, unislamische Kunst der Nacktheit bezeichnet haben, die verboten werden muss. Tariq Awas, ein libanesischer Muslimbruder, hat am 18. April 2013 im libanesischen Al-Quds TV gesagt, dass, Zitat, die Juden die Sexualität gegen ihre Gegner benutzen, sie seien die größten Verteiler von sexuellen Produkten, um so das Bewusstsein der Menschen zu verwirren. Die Sexualität ist das größte Druckmittel, das sie haben, um ihre Ziele zu erreichen. Und die palästinensische Fraktion der Muslimbrüder, die Hamas, schreibt in ihrer Charta, dass Frauen besonders anfällig seien, von zionistischen Mächten des Westens verdorben zu werden. Also ich habe auch schon darauf hingewiesen, dass Frauen eben die außerehelichen Geschlechtsverkehr haben, auch die größte Anzahl an Gefangenen in Gefängnissen eben Gazastreifen stellen. Also hier zeigt sich auch, wie sehr die Abwehr der Emanzipation von Frauen die Ächtung der homosexuellen Liebe und die antisemitische Konstellation zusammenhängen. Es ist geradezu wie eine Bestätigung auf Hans Meyers Rede von den Außenseitern. Ja, ich habe schon davon gesprochen, dass die Ideologie dieser als islamische Erweckungsbewegung auftretenden Bewegungen eben versucht, die Gesellschaft und die Religion gegen den Ansturm der Moderne zu bewahren und zu verteidigen. Doch diese imaginierte Ursprünglichkeit, um die es ihnen da geht, ist eben eine aus zweiter Hand. Weder Religion noch Gesellschaft sind mehr als das, was sie erscheinen. Sie sind eben vielmehr durch die Moderne, durch das Kapitalverhältnis reproduzierte zu charakterisieren. Diese Vergesellschaftung hat ebenfalls in der islamischen Welt stattgefunden, wenn auch das habe ich ja schon kurz angedeutet, unter anderen Rahmenbedingungen als in Europa. Ich denke, einer der zentralen Punkte in diesem Zusammenhang wäre sozusagen die Säkularisierung. Die Säkularisierung wäre da zu nennen, die eben in Europa ja durchaus auch mit Gewalt und in Revolutionen durchgesetzt wurde. Also es ist ja auch keineswegs so hierzulande so, dass diese Trennung von Staat und Kirche sich quasi naturwüchsig durchgesetzt hätte. Ganz im Gegenteil. Und dann im Prinzip gibt es ja diese Auseinandersetzungen durchaus ja bis heute auch noch in der einen oder anderen Form. Also das ist ja auch nichts, was quasi ein für alle Mal irgendwie festgeschrieben ist. Aber nichtsdestotrotz ist diese Säkularisierung eben durchaus mit sehr viel Gewalt in Religionskriegen, Revolutionen und Ähnlichem durchgesetzt worden. Das blieb in weiten Teilen der nahöstlichen oder islamischen Welt eine gesellschaftliche Randerscheinung, aber jetzt eben nicht aus irgendwelchen kulturellen oder sonstigen Gründen, sondern eben aus gesellschaftlichen Gründen. Die Kapitalisierung, die Durchsetzung des Weltmarktes hat zwar die althergebrachten Formen zerrüttet, die durch sie vermittelten neuen Formen sind aber zugleich in weiten Teilen bloß oberflächlich geblieben. Die Durchsetzung von kapitalistischen Formen ging nur sehr peripher mit einer gelingenden Kapitalakkumulation einher und das hat dann ja auch wiederum eine islamisch argumentierende Gegenbewegung hervorgerufen, die diese Entwicklung die diese Entwicklung als einen Verfall interpretiert hat, der eben rückgängig zu machen sei. Und so kommt der also lediglich oberflächlich gebrochene Charakter eben von so einer Auftrennung der Gesellschaft in verschiedenen Teilbereiche, also dieser lediglich oberflächlich gebrochene Charakter der islamischen Herrschaftstradition, die eben so eine Trennung von Staat, Religion und Gesellschaft nicht kennt, kommt eben genau dieser pathologischen Krisenlösung moderner Gesellschaften durchaus entgegen. Diese Krisenlösung trachtet ja danach, genau diese Trennungen eben wieder zurückzunehmen. Es soll ja eben wieder alles zu einer Einheit zurückgeführt werden, weil mit diesen Trennungen eben immer auch Krisen oder zumindest Widersprüche einhergehen. Und da erweist sich dann diese Tradition, auf die sich diese Bewegungen berufen, dann plötzlich als eine Art Vorsprung oder Vorteil. Also sozusagen, weil ja eigentlich das schon parat liegt sozusagen. Es ist eigentlich ja schon da, diese Trennung muss nicht groß rückgängig gemacht werden, es muss sich nur daran erinnert werden sozusagen, weil sie eigentlich schon da liegt. Und das ist sozusagen ja auch genau das zentrale Moment dieser Ende des 19. Jahrhunderts und dann vor allem im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts auftauchenden Bewegungen wie etwa der Muslimbrüder, die sozusagen genau das versuchen oder genau das argumentieren. Und es ist ja auch alles andere als ein Zufall, dass die letzten Endes die Erfolge dieser Bewegung ja auf den Trümmern dieser gescheiterten, sei es panarabischen, sei es batistischen Entwicklungsdiktaturen gefeiert wurden, als eben deren Scheitern offenbar wurde. Dann da, wenn man so möchte, schlug die Stunde derer, die gemeint haben, naja, man sieht so, sozusagen ist es alles ein Verfall und auch diese batistischen, panarabischen oder sonstigen eher durchaus zumindest in Teil säkular argumentierenden, auch die müssen scheitern. Also sozusagen, es kann nur eine Rückbesinnung auf das eigene kann, quasi sozusagen diese Dekadenz und diesen Verfall wieder rückgängig machen. Diese Bewegung ist, wie ich schon angedeutet habe, also eben so etwas wie eine konformistische Revolte gegen die Moderne auf der Basis der Moderne zu charakterisieren. Die Berufung auf den Islam soll dabei jene Einheit herstellen, die in der Realität der dem Weltmarkt gleichermaßen unterworfenen wie von ihm abgehängten Regionen eben nicht herrscht. Es ist eine Krisenlösungsstrategie, der die Krise hypostasiert und sie in der totalen Mobilmachung gegen Feinde und schädliche Einflüsse aufheben möchte. Weil es da immer diese Diskussion gibt, sozusagen lässt sich das jetzt aus dem Koran und den Hadithen oder aus den religiösen Schriften deduzieren oder ist es eine Bewegung, die mit Religion oder mit der islamischen Tradition überhaupt nichts zu tun hat. Ich würde sagen, sozusagen beide Positionen sind, wenn man es so interpretiert, denke ich, richtig und falsch zugleich. Also es wäre natürlich sinnlos, die Grundlagen für die heutige Entwicklung irgendwie allein aus dem Koran und den Hadithen und anderen religiösen Schriften irgendwie deduzieren zu wollen. Genauso falsch wäre es aber auf der anderen Seite zu sagen, die Entwicklung sei eine, die eben mit dieser Tradition überhaupt nichts zu tun habe, die, wie es ja teilweise auch gesagt wird, sozusagen ein reiner Import aus dem Westen sei. Der gesellschaftliche Zwangszusammenhang ist einerseits universal und nichtsdestotrotz setzt er sich aber nur partikular durch und kann sich auch nur so durchsetzen. Die Entwicklung dieser auf den Islam sich berufenden Erweckungsbewegung ist also einerseits nur im Zusammenhang mit dem Ganzen der kapitalistischen, der modernen Vergesellschaftung zu kritisieren. Im Zusammenhang mit der Subjektform und der daraus erwachsenden Ideologie sowie im Zusammenhang mit den wahnhaften Denkformen, in denen sich die Krisenhaftigkeit dieser Gesellschaft reflektiert. Nichtsdestotrotz bleibt aber immer auch die Frage, auf welche Weise bestimmte Traditionen oder bestimmte vorgefundene Elemente in diesen Gesellschaften, eben die islamischen, dieser Entwicklung Vorschub zu leisten vermögen, nämlich in der Art und Weise, wie sich diese wahnhaften Denkformen dann auch in einer bestimmten Form zu eigen gemacht werden. Um auf die Sexualität zurückzukommen und sozusagen vielleicht auch nochmal so ein bisschen versuchen, eine spezifische Differenz auch nochmal ein bisschen zu der Art und Weise, wie sich das in Europa reflektiert, aufzumachen oder im Christentum. Die Position der Sexualität zum Beispiel differiert im Christentum und im Islam durchaus. Das traditionelle Christentum hat die Sexualität verworfen, es strebte, so könnte man sagen, die Herrschaft des Geistes über den Körper an und dementsprechend stellte sich die Liebe zwischen Mann und Frau als ein Abbild der Gottesliebe vor, als entsexualisierte Liebe, in der die Triebe sublimiert werden, Natürlich musste dann letztendlich die Säkularität doch als notwendiges Übel für die Fortpflanzung irgendwie doch hinterrücks wieder hineingebracht werden, aber sagen, im Prinzip ist das Idealbild ist natürlich durchaus diese entsexualisierte Liebe, die ja wahrscheinlich in so christlichen Darstellungen der Pietà oder so ganz, ganz gut seinen Ausdruck findet. Dies führt dann auch zu der offiziellen katholischen Lehre bezüglich Homosexualität, in der nicht die homosexuelle Orientierung oder die Person als verwerflich gilt, sondern das Ausleben, die homosexuelle Praxis also. Also da wird diese Unterscheidung gemacht, nicht der Homosexuelle ist der, der als verwerflich gilt, sondern nur, wenn er eben seinen Trieben oder seiner, weiß nicht, wie man sagen soll, Veranlagung oder sozusagen seinen Gelüsten nachgibt. Dies bedeutet aber, sozusagen dieser Widerspruch, der da drin steckt, bedeutet aber zugleich eben auch, dass sich der homosexuelle Hass natürlich auch christlich grundiert äußern kann. Und ein Widerspruch, der, denke ich, im aktuellen Papst zum Beispiel gerade zur Personalunion vereint ist. Also einerseits bekundet er, dass er sich über Homosexuelle kein Urteil anmaßen könne, also was dieser offiziellen katholischen Position entspricht. Und andererseits hat er zum Beispiel die Forderung nach einer Ehe für alle als eine, Zitat, ideologische Kolonialisierung bezeichnet und als, Zitat, Versuch des Vaters der Lügen, also da kommt dann der Teufel mit rein, Versuch des Vaters der Lügen, die Kinder Gottes zu verwirren und zu täuschen. Etwas Ähnliches zeigt sich etwa, um ein anderes Beispiel zu nennen, am Kurzschluss von evangelikalen Strömungen mit antiimperialistischen Bewegungen in Afrika und der dortigen Hass auf Homosexuelle. Also sozusagen in vielen dieser Länder, wo in den letzten Jahren die Strafen so verschärft wurden, also Uganda, glaube ich, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, also sozusagen auch dort kann man eben auch durchaus so eine starke von so evangelikalen Strömungen sehen. Dann im Islam geht es weniger um diese Sublimierung, also da gibt es diese unmittelbare Stellung gegen die Sexualität so nicht, oder weniger um die Sublimierung, wie sie dann im christlichen Bild der Gottesliebe erscheint, deren Abbild die irdische Liebe ja sein soll, zumindest gemäß der katholischen Vorstellung. Die Triebe werden im Islam nicht prinzipiell als sündig angesehen, sondern nur dann, wenn sie den Einzelnen von seiner religiösen Pflichterfüllung abhalten. Deswegen setzt der Islam einerseits auf unmittelbare Triebabfuhr. Der Mann etwa hat im Eherecht das Recht auf jederzeitigen Geschlechtsverkehr mit seiner Frau. Das führt aber andererseits zur Entwertung der Sublimation, in der ja eben nicht nur das Negative, nicht nur diese Entsexualisierung drinsteckt, sondern ja durchaus auch von der unmittelbaren oder sozusagen in die Geistigkeit hineinführende das Moment, was ja sozusagen erst dann problematisch wird, wenn eben der Geist so völlig getrennt wird von den Trieben und gesagt wird, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, beziehungsweise der Geist müsste sich diese Triebe unterwerfen. Aber eben indem Männer dermaßen als Triebwesen verstanden werden, in der Art und Weise, wie das im Islam verstanden wird, wird es eben genau der Frau aufgebürdet, dass diese Triebe die Moral der Gesellschaft nicht untergraben, was sich auch nicht zuletzt in der offiziellen Argumentation in Bezug auf die Verschleierung zeigt. Wo ja auch die Argumentation die ist, dass die Haare der Frau quasi so eine sexuelle Ausstrahlung hätten, dass Männer, wenn sie der ausgesetzt sind, dass sie sich dann eben nicht mehr an sich halten könnten, dass damit eben die Moral untergraben würde, Männer nur noch an Sex denken würden und damit auch wiederum die Gesellschaft letztendlich untergehen würde in diesen sündigen Gedanken. Und deswegen, irgendjemand hat das mal so schön formuliert, naja, wenn dem so sein würde, müsste man doch diesen Stickstoff nehmen und den Männern irgendwie die Augen verbinden. Stattdessen sozusagen müssen Frauen sich eben dann das Kopftuch aufsetzen, um quasi diese Lust und diese Triebe, die dadurch nicht mehr an sich halten können, um dem eben einen Riegel vorzuschieben. Um da ein Beispiel zu nennen, der Mufti von Australien, Taj al-Din al-Hilali, hat anlässlich des Ramadan im Herbst 2006 eine Rede gehalten zu dem Thema die Pflicht der Frau zur Bedeckung, und auf der hat er gesagt, ich zitiere, unbedecktes Fleisch zieht Katzen an. Wird es ohne Bedeckung draußen auf die Straße gelegt oder in den Garten oder in den Park, dann kommen Katzen und essen es. Ist das nun die Schuld der Katzen oder des unbedeckten Fleisches? Zitat Ende. Ja, sozusagen man kann sagen, dass letzten Endes seine Vorstellung weder von Männern noch von Frauen eine besonders sympathische ist. Also die einen sind die Katzen, die sich sozusagen gegen ihre Triebe oder ihren Instinkt nicht wehren können, und die anderen sind ja wirklich reduziert auf Fleisch, auf Fleischlichkeit, und sozusagen müssen sich eben bedecken. Diese Hypostasierung oder eben diese ganz starke Vordergrundrückung der männlichen Triebhaftigkeit zwingt eben dann letzten Endes doch auch wieder zur Verurteilung der Triebe, sobald sie eben nicht in der dafür vorgesehenen Ordnung auftreten, und zwingt eben zur Errichtung einer strengen Ordnung, die ihrerseits die Unterdrückung der Triebe notwendig macht. Die Frau als Verkörperung der Sinnlichkeit, allein deren Haar schon quasi Männer um jede Triebkontrolle bringt, die soll es eben sein, die Gefahr darstellt, die Triebe aus dieser Ordnung zu lösen. Deswegen muss sie nicht nur verschleiert werden, deswegen muss ja in weiterer Folge dann auch der Spaß am Sex genommen werden, was sich in der durchaus weit verbreiteten Praxis niederschlägt, Frauen die Klitoris oder zumindest einen Teil der Klitoris zu entfernen. Ein irakisch-kurdischer Kleriker hat etwa in diesem Zusammenhang ausgeführt, dass eben diese, was so euphemistisch dann Frauenbeschneidung genannt wird, was aber sozusagen ja nichts anderes als eine Verstümmelung ist, dass die eben notwendig ist, um die Dauererregung der Frau zu unterbinden. Er hat gesagt, ich zitiere: "It's well known that in warm countries the woman's physiology differs from that of women in cold and temperate climates. In warm regions, the clitoris is larger than in cold or temperate regions. Therefore, a woman is liable to be stimulated by any movement or by any random contact resulting from riding animals or by performing hard work. So you have to cut off a little piece." Also sozusagen, weil da permanente Erregung, permanente Sexualität im Spiel ist, deswegen wäre das eben eine Praxis, die speziell in warmen Regionen notwendig wäre. Ich glaube, hier aus diesen Ausführungen sichtlich wurde, ist eben durchaus der Hass auf die Zivilisation, die sich in solchen Aussagen ausdrückt, eben zutiefst sexuell konnotiert und ist genau von diesem sexuellen Moment eigentlich letztendlich gar nicht zu trennen. Drückt sich eben, wie gesagt, im Hass auf Frauen oder zumindest auf emanzipierte Frauen und ihre Lust aus. Und genau dieser sexuell konnotierte Hass findet in den Homosexuellen notwendig ein weiteres Ersatzobjekt. Diese werden, um es nochmal zusammenzufassen, werden eben imaginiert als vollständig verkommene Menschen, als vollständig, die eben diesen Verlockungen der befreiten Triebe nicht widerstehen können, die dadurch in Versuchung geführt werden und damit eben den wahren Glauben an die Gemeinschaft verraten und zu Kollaborateuren des dekadenten Westens werden. Dieser Hass auf das, wofür der Westen in diesen Vorstellungen steht, findet sich allerdings durchaus auch im Bereich der Gemeinden, dem Westen zugerechnet wird. Ein Blick etwa auf die Position der Freiheitlichen zur Homosexualität zeigt, dass diese ja durchaus mit Vorstellungen derjenigen zumindest kompatibel ist, gegen die sie zugleich agitieren und vor denen sie warnen. Nämlich sozusagen, wenn sie da vor Islamisierung oder ähnlichen warnen, wie die Freiheitlichen anti-westlich argumentieren, also etwa für die Nestwärme der Gemeinschaft und gegen die bindungs- und hemmungslose Gesellschaft, so ist ihre Ideologie ja ebenso von Ranküne und Ressentiment gegen Triebe und ihre selbstbestimmte Befriedigung bestimmt. So hat Heinz-Christian Strache etwa im Wahlkampf 2008 im Standard-Chat etwa formuliert, dass die FPÖ, Zitat, Nein zur Homo-Ehe, nämlich Nein zur Förderung und subventionierter reiner Sexualität sagt, Zitat Ende, also sagt auch hier wieder reiner Sexualität, die eben nicht Reproduktion oder sonstigen Dingen gilt, dann ist ja da durchaus eine gewisse Nähe zu islamisch formulierter Ablehnung von Homosexualität zu erkennen, die ja auch eben sagt, das ist eben diese reine Sexualität, die eben nicht irgendwelchen, da sozusagen durch keine Ordnung gedeckt ist, sozusagen der es nur um sich selbst geht und nur um die reine Lust geht und die deswegen eben gefährlich ist. Auch hier zeigt sich, dass die FPÖ-Position zum Islam oder zur Islamisierung eine ist, die von Anziehung und Abstoßung gleichermaßen geprägt ist und durchaus auch von Neid auf die Macht eines Gesellschaftsmodells, dessen Grundprämissen von den eigenen gar nicht so weit entfernt sind. Dementsprechend ist, zumindest soweit mir das bekannt ist, von Kritik an der Situation von Homosexuellen in islamischen Ländern in der FPÖ auch noch nie etwas zu hören. Worum es hier vielmehr geht, ist, dass man dieses Europa als sein eigenes Revier markieren möchte, das gemäß der Logik des Heimatschutzes von raumfremden Mächten freizuhalten ist. Ich denke, das erkennt man auch in Forderungen nach Abschiebungen. Also wenn sozusagen da gefordert wird, dass Islamisten abgeschoben werden, anstatt dass sie hierzulande, dass ihnen hierzulande politisch entgegengetreten wird, denke ich, äußert sich das ja auch, weil sozusagen, ich meine, jetzt mal abgesehen davon, dass irgendwie das natürlich sozusagen bei der FPÖ immer sehr am Rande mit Islamismus oder diesen Momenten zu tun hat, aber sozusagen, wenn man das mal für einen Moment ernst nimmt, die Idee, die abzuschieben und zu sagen, na, dann sollen sie halt dann ihre kruden Gesellschaftsvorstellungen im Nahen Osten verwirklichen oder dann sollen sie sich dort in die Luft sprengen und irgendwie Leute mit in den Tod nehmen, das ist der FPÖ ja egal. Also sozusagen, solange sie das im angestammten Raum machen, daran sieht man ja schon, es geht da eigentlich sozusagen nur um sowas wie Heimatschutz und das Europa da freizuhalten. Was im Nahen Osten abgeht, ist aber dann ganz offensichtlich relativ egal. Deswegen ist es dann ja auch nur folgerichtig, dass gut der mittlerweile geschasste, aber doch sehr lang sehr wichtig für die Partei gewesen seiende Andreas Molzer, der 2013 als, wie er es ausgedrückt hat, Kontrapunkt zum Live-Ball an den Demonstrationen gegen die Mariage Pour Tous in Frankreich teilgenommen hat, dass dieser Andreas Molzer jenen Kulturen, Zitat, die einen islamischen Hintergrund haben, durchaus einen Respekt zollt. Er sagt, vor allem für die arabische Welt stellt der Islam die bedeutende Klammer für ein selbstbewusstes Auftreten in der Zukunft dar. Als identitätsbewusste Bewegung unterstützt die FPÖ die Bestrebungen der islamischen Welt, sich von Fremdbestimmungen zu emanzipieren. Zitat Ende. Der Kampf gegen kulturelle und religiöse Entfremdung, den sich, um auf sie zurückzukommen, die Islamische Republik Iran, aber eben nicht nur sie, auf ihre Fahnen geschrieben hat, und dem in Europa mit so viel Verständnis und Entgegenkommen begegnet wird, also es gibt ja auch in der FPÖ sehr starke Sympathien für den Iran, also diesen Kampf, der in Europa ganz offensichtlich doch mit einigem Verständnis und Entgegenkommen auch begegnet wird, ist eben der Kampf gegen weltliche Freuden, gegen Ausschweifen und Sinnlichkeit, gegen Genuss und Hingabe. Was die kapitalistische Gesellschaft den Einzelnen stets nur verheißt, was sie aufgrund ihrer Konstitution und ihrer Verlaufsform aber niemals einlösen kann, dem soll in diesem Kampf bewusster Garaus gemacht werden. Was den Einzelnen nicht zuteil werden kann, was sie in weiterer Folge sich selbst versagen, das soll auch keinem anderen zukommen. Etwa die Versprechungen gleichberechtigter Liebe und selbstbewusster Sexualität ohne Reproduktionszwang. Versprechungen, die in der modernen Gesellschaft doch auch immer mit Verunsicherungen und Kränkungen einhergehen. Und diese Kränkungen sollen ja, wie ich auch versucht habe, auch zu führen, sozusagen in diesem Kampf eingeschränkt oder zu verschwinden gebracht werden. Damit, und damit komme ich dann auch zum Ende meiner Ausführungen, wird zugleich der Kampf gegen den schönen Schein eröffnet, der Kampf eben genau gegen die Versprechungen der modernen Gesellschaft, die doch einzig eine Ahnung dessen sein könnten, was möglich wäre. Danke vielmals.